habe keinen Bock mehr auf diese Welt. Ihr ganzen Hurensöhne, sterb bitte schnell. Don't take a breath. Ich habe keinen Bock mehr auf diese Welt. Ihr ganzen Hurensöhne, sterb bitte schnell. Don't take a breath. Du machst dir keine Faxen mit einem Atzen, dem seine Synapsen bald noch zerplatzen. Ich bin immer mehr am Hassen, Hurenzöhne wollt's nicht lassen, meinen Kopf zu ficken. Lass dich nur blicken und du siehst das Unheil mit einem Beil. Spalt dich deinen Schädel und das nur weil ich Spaß dabei empfind, der Dämon in mir drin sorgt dafür, dass es gelingt. Deine Seele verschlingt mein unendlicher Hunger, mein unbedingter Zorn. Der Kampf ist schon verloren, meine Wut, sie ist genommen. Ich veränder meine Form in einen Nephilim, schwarze Flügel Zeppelin, ausgelöscht wie der Bedien. Ich überroll dich wie ein Panzer, bin des Teufels Seelensammler. Deine Mädel sofort schwanger, stehe ich an einem Pranger für die Schwarzmagie. Dann flieh, Junge, flieh, weil ich über die Erde flieh wie ein Meteorit, den man erst zu spät sieht. Ich verwandle diese Welt in ein Kriegsgebiet, zu Tode gescheit und von Kugeln durchsiebt, dass du bekommst, was du verdienst, während dein Kadaver tot vor mir auf dem Boden liegt. Ich habe keinen Bock mehr auf diese Welt. Ihr ganzen Hurensöhne, sterb bitte schnell. Don't take a breath. Ich habe keinen Bock mehr auf diese Welt. Ihr ganzen Hurensöhne, sterb bitte schnell. Don't take a breath. Don't take a breath.